Transparenz für die Ohren. Mimimi. Hey, das wäre ganz was Neues. So, ich hoffe, ich bin einigermaßen verständlich. Ich bin heute am anderen PC. Ja, nochmal auch die Aufzeichnungen. Einen schönen Abend euch allen. Es ist der 27. Juni. In zwei Tagen habe ich Geburtstag. Davon abgesehen, es ist ein Montag und wir haben Bundesvorstandssprechstunde. Sekor, ich übergebe direkt an dich, da ich ansonsten nichts mehr zu sagen habe und im Pad nichts sehe, was mich daran hindern würde, an dich zu übergeben. Was war letzte Woche los? Geoffrey, du pfeifst schrecklich. Das stimmt. Also Tonqualität, die du heute zu bieten hast, ist jetzt nicht optimal. Aber egal, wir werden das schon schaukeln. Ja, ich war am Wochenende auf zwei Landesparteitagen und dazwischen viel im Auto. Ich bin am Samstagmorgen losgefahren nach Potsdam, war dann da gegen 12 Uhr. Alles gut, Geoffrey? War dann da irgendwie so gegen 12 Uhr, war eine gute Stunde dort, habe ein bisschen geplaudert, ein paar Worte gesagt und mich dann wieder auf den Weg gemacht, nämlich nach Kerpen in Nordrhein-Westfalen, um rechtzeitig einzutreffen, um auch dort auf dem Landesparteitag noch ein bisschen zu plaudern, ein paar Worte zu sagen. In wunderschönen Kerpen, möchte ich anmerken. Ja, ich habe nicht viel davon gesehen, aber es ist okay. Alles, was ich gesehen habe, war im grünen Bereich sozusagen. Hatte aber Glück, dass der Parteitag so lange gedauert hat, weil es tatsächlich doch ein ziemliches Eck von Potsdam nach Kerpen zu fahren ist. Wir waren dann noch essen und danach bin ich nach Hause gefahren und ich war um 3 Uhr wieder zu Hause. Es war also ein langer Samstag, aber ich glaube, es hat sich gelohnt, schon allein, um einfach da zu sein. Und insgesamt war die Stimmung gut und ja, und das war es dann eigentlich auch schon wieder. Was war noch? Ja, es gibt so ein bisschen Diskussionen um die Wahl des Bundespräsidenten. Da haben wir ja, wie wir letzte Woche schon gesehen haben, so das Zünglein an der Waage. Es kristallisiert sich gerade so ein Plan raus, dass wir zwar einen Kandidaten von anderen auch im Zweifel unterstützen würden, aber das nur, wenn alle unsere Mitglieder dem auch zustimmen. Das heißt, wir werden definitiv einen Weg finden, wie jedes Mitglied da auch tatsächlich was zu sagen hat. Und ich finde, das ist für uns Piraten an der Stelle eklatant wichtig. War sonst noch was? Nee, das war es so, glaube ich, im Großen und Ganzen. Jetzt seid ihr dran. Also natürlich, deine Vorstandskolleginnen möchten noch was anfügen. Ach ja, war ja nichts weiter Wildartiges und nein. Ich habe eine Anekdote, wenn ich darf, mal so zur Abwechslung. Ich war ja zufälligerweise auch beim Landesparteitag NRW und habe mich da um die Akkreditierung gekümmert. Wir haben, glaube ich, 94 Anträge angenommen. Ich weiß nicht genau, wie viele Anträge sie insgesamt durchgepeitscht haben. Es war auf jeden Fall dreistellig. Das war schon mal ziemlich krass. Jedenfalls, das ist noch nicht die Anekdote, sondern die Hintergrundinformation. Ich habe vorhin mit meiner Mutter telefoniert, die neuerdings auch begeistertes Parteimitglied ist. Und Überraschung 1 war, sie hat alle Anträge gelesen, die bei diesem Parteitag abgestimmt wurden. Und Überraschung 2 war, dass sie heute Morgen nach eigenen Berichten zufolge direkt losgezogen ist und bei ihren Arbeitskollegen erstmal gelobt hat, was für ein tolles Programm die NRWler verabschiedet haben. Das fand ich sehr nett. Aber ansonsten irgendwie ja nichts Neues wie üblich, also das Übliche. So, dann schaue ich nochmal kurz rüber ins Pad. Im Pad sagt niemand was, dann bitte ich euch ans Mikro und ich sehe den Bambam. Ich freue mich. Schönen Abend und du hast das Wort. Schönen Abend, Leute. Hi. Also es ist Folgendes. Ich würde gerne dieses leidige SEO-Thema mal irgendwie vom Tisch kriegen. Ich habe gehört, hier war irgendjemand, hat was über die SEO gesagt und sagte irgendwie, da wäre alles okay. Hat mir irgendjemand zugetragen. Ich war nicht dabei. Vielleicht war von euch jemand dabei. Aber vielleicht stimmt das auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Also ich habe ein Gespräch mit der IT geführt jetzt. Ich verstehe nicht, worum der Streit eigentlich geht, weil das sind solche Peanuts, dass ich gar nicht weiß, worum überhaupt eigentlich gestritten wird. Ja, ich verstehe es echt gar nicht mehr und ich verstehe auch vor allem nicht, warum gewisse Leute hier so tun, als wäre das sowas, was so ein Spezialisten-Wissen, über das nur die letzte PR irgendwie hier verfügt hätte. Ja, ich möchte das mal in 30 Sekunden abreißen, worum sich hier geschritten wird. Ja, und ich glaube, dann sehen eigentlich alle, dass das eigentlich für so ein Peanuts-Kram ist, dass man sich überhaupt nicht darum streiten braucht, ja. Und ich finde auch diese Grabenkämpfe darüber dermaßen dämlich. Ich reiße das mal in 30 Sekunden ab, ich brauche nur kurz einen Copy and Paste. Es geht darum, dass folgende Zeilen in der Homepage drin sind. Ich weiß nicht, seht ihr das da oben? Ich sehe nichts. Moment, ich poste es mal an Podium. Ich sehe im Mumblejet aus Prinzip nichts. Am besten pastest du es ins Pad, da sehen wir es alle. Ah, dann gib mir doch nochmal bitte das Pad. Oder steht das da oben? Warte mal. Das ist die 373 heute. 373, okay, bin da. So, da unten sind drei Zeilen. Es geht um Folgendes. Man muss nur reinschreiben, den Autor. Übrigens, diese drei Zeilen sind zurzeit nicht drin. Wir haben es nachgeguckt. Man muss nur reinschreiben, den Autor. Da kommt immer rein Piratenpartei Berlin-Deutschland. Das Copyright, also diesen Copyright-Tag, Metaname Copyright Content gleich Piratenpartei Berlin-Deutschland ist immer gleich. Dann kommt Metaname Keywords Content gleich. Und dann kommen, hier habe ich mal vier Stück eingetragen, immer dieselben Keywords. Und da, wo Punkt, Punkt, Punkt steht, da kommen Keywords aus dem Artikeltext drin, ja, hinten noch zusätzlich hin. Und das macht man schlichtweg und ergreifend so. Man scannt über den Text, schreibt alle relevanten Schlagwörter raus, ist wie mit einem gelben Stift die Dinger markieren, irgendwie im Buch oder so, hat jeder schon mal gemacht. Man schreibt kurz die maximal 10 wichtigsten Wörter aus dem Text raus. Die müssen halt, also das ist so, wenn die da drin stehen und kommen nicht im Text vor, kriegt ihr eine negativere Bewertung. Und wenn die da drin stehen und stehen auch im Text, kriegt ihr eine positivere. Ja, also machst du das wie mit so einem gelben Stift, markierst die wichtigen Wörter raus und dann schreibst du sie da rein. So, das ist eine Sache von 30 Sekunden über den Text scannen und ein paar Sachen abtippen. So, und das andere Ding, wo Danny dann sagte, wir haben dann die Artikel so optimiert, dass sie der Suchmaschinenoptimierung bla, heißt einfach, um ein paar coolere Keywords, wie jetzt zum Beispiel, sagen wir, wir haben einen Artikel über von der Drogen- und Suchtpolitik, ja, dann macht man halt sowas um der aktuellen Gesetzgebung, Komma, und fügt so einen Satz ein, wie zum Beispiel bei Legal Highs oder so, Komma, und dann führt man den Text weiter. Das macht man dann halt nur, damit man das Stichwort Legal Highs in diesen Keywords mit drin hat, ja. Und so hat man dann halt für die Suchmaschine diesen gelben Stift geschwungen und außerdem hat man in die Artikel noch ein paar Sachen reingepackt, die man halt reinpackt, damit man Bezug zu einem aktuellen Thema hat, was viel gegoogelt wird. So, das ist die ganze Magie. Worum streiten wir hier eigentlich? Also die Frage geht natürlich auch an beide Lager. Worum streiten wir hier? Das ist Peanuts. Das kann die PR innerhalb von 5 Sekunden in ihren Arbeitsablauf integrieren als Untersumme des Aktuellen. Es geht um irgendwas, das ist so klein wie so ein Floppy-Schräubchen oder so. Warum wird darum gestritten? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, da geht es um ganz was anderes als um die Sache selber. Aber im Grunde hast du recht. Es ist tatsächlich relativ einfach. Und du hast leider auch recht. Die entsprechenden Felder werden bei den Artikeln durchgehend nicht sauber gepflegt. Das heißt, da müssen wir nachbessern. Aber letztendlich, Punkt, ja, genauso ist es. Es gibt, ich habe gesehen, also ich habe schon Dings gesehen, es gibt entsprechende Plugins für WordPress. Die sind auch installiert. Sehr gut. Bei Social Media funktioniert das anscheinend wunderbar. Also Twitter findet immer die richtigen Bilder und alles zusammen. Das ist viel komplizierter als das. Und weißt du, ich finde halt den Streit so blöd. Danny tut halt so, Entschuldigung, wenn ich den Namen mal sage, als wäre das so ein Spezialspezialistenwissen, für das man irgendwie Magie braucht, ja. Und die PR sagt immer nur, ach, sei ruhig, geh weg, ja. Und ich meine, mein Gott, man nimmt halt das, was die letzte PR gemacht hat, nimmt halt davon das, was funktioniert hat, und das, was nicht funktioniert hat, lässt man halt bleiben, ja. Das ist doch, mein Gott. Eigentlich keine Diskussion wert, ne? Ja, man müsste eigentlich gar nicht drüber reden, wenn es nicht gewisse Leute irgendwie pushen würden, und da draußen einen Grabenkampf machen würden und so ein Blödsinn. Das ist doch totaler Bullshit. Ja, Ich gehe damit nochmal in die nächste PR-Sitzung, wenn das irgendwie gewünscht ist, und mein Gott, dann lass uns nicht mehr drüber reden. Ja. Okay, danke. Geoffrey? Ja, ich hatte erwartet, dass der Lüfter einfach übernimmt, aber dann bitteschön. Vielen Dank. Wow, du übersteuerst unglaublich, du bist sehr, sehr laut. Ich gehe mal weiter weg. Besser? Jo, danke. Okay, ich habe eine Frage zu dem Krähennestbot. Kann ich die hier stellen? Du kannst die Frage wohl schon stellen, ich weiß aber nicht, ob wir sie beantworten können, aber probier mal. Okay, ich habe auf meinem Smartphone ein wunderschönes Tool, das nennt sich AntennaPod. Ich finde es toll, dass wenn ich den Suchbegriff Piraten eingebe, da tatsächlich auch was finde. Und ich finde auch den Krähennest-Bot, der abgelegt ist bei den Piraten in NRW. Und meine Frage ist eigentlich, glaube ich, die richtet sich eher an Bauer Jupp. Wenn ich diesen Podcast abonniert habe, finde ich immer nur 5 Sendungen. Leider immer nur 5. Und die letzte wird dann immer gleich rausgeschoben. Da ist meine Frage, lässt sich das noch auf einem Archiv aufbauen? Oder also ich habe bei mir jetzt in Sachsen-Anhalt, also wir haben über die Vorstandsseite jetzt auch so einen Podcast laufen und ich weiß, dass wenn ich das über das Plugin von Tim Pritlove mache, das heißt glaube ich Podlove, werden alle Serien angezeigt, bis zu alle. Und bei dem Krähennest-Bot läuft es wahrscheinlich so, dass das über dieses normale WordPress-Artikel-System läuft, so 5 Artikel anzeigen lassen. Ja, also mich wundert ehrlich gesagt, dass der Bot noch irgendwann angezeigt wird, weil die ganze Podcast-Geschichte lief ursprünglich mal auf einem privaten Server und der Server existiert eigentlich gar nicht mehr. Es ist eigentlich ein Fehler, dass die überhaupt noch angezeigt werden. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Ich habe mich selber noch nie mit beschäftigt mit dem Podcast als solches. Das ist ja halt komplett auf dem Mist von dem privaten Server gewachsen, auf private Programmierung und so weiter. Und ja, der es gemacht hat, der ist halt nicht mehr Mitglied und dementsprechend ist auch schlicht und einfach die Hardware schon weg. Und der Know-how. Okay. Herr Drifter, du kennst dich damit aus. Was hältst du davon, irgendwie das mitzunehmen und zu machen? Oder siehst du da die Möglichkeit dazu? Klar, da schließe ich mich mit Bauer Jupp kurz und dann können wir da was Schickes einrichten. Warum nicht? Lass uns dann schon drüber sprechen. Wenn es gewünscht ist, wenn ihr einen Podcast draus machen wollt, wenn wir die Archive einpflegen wollen, von mir aus gerne. Cool, okay. Super, wenn ihr was braucht, sagt ihr Bescheid. So, wer hat noch was? Ich stelle jetzt bewusst eine Frage zum Thema Installation von irgendwelchen Betriebssystemen, Netzwerktechnologien oder sonst irgendeinem technischen Kram. Gut, dann machen wir das so. Ich setze jetzt gleich mal die Deadline auf 21.20 Uhr. Da ich bereits Feedback bekomme, dass mein Sound heute grauenhaft sein muss, das will ich euch dann heute nicht länger als unbedingt notwendig zumuten. Wer Fragen hat, hat jetzt noch 6 Minuten. Also wenn es dann wirklich viele werden, machen wir halt länger, aber ihr wisst ja, wie es ist. Ja, dann nutzen wir die Zeit doch. Detlef, bist du da? Hörst du zu? Ja, ich höre sehr aufmerksam zu. Das wollte ich gar nicht wissen. Ich wollte nur wissen, ob du überhaupt da bist. Was machen wir mit dem nächsten Stammtisch? Wollen wir mal wieder einen machen? Ja, das wäre klasse. Das letzte Mal habe ich ja den Almat super vertreten. Wir hatten ja Besuch aus Weißenburg, das ist ja ziemlich weit weg gewesen. Und der hat sich per SMS angekündigt. Dann haben wir gedacht, okay, da musst du sitzen bleiben, du musst die Fahne hochhalten für den Almat. Aber gerne wieder. Weißt du, was ist? Ich esse sehr gerne da. Wie, du warst da? Ja, natürlich. Oh Mann, sag halt voll Bescheid. Nee, also wie gesagt, es war trotzdem sehr unterhaltsam und war klasse. Ich habe es auch dann gleich getwittert und so. Man mag der Stammtisch wie immer super. Gut, ich schreibe mir den mal für den 12. wieder in den Terminkalender. Ja, also dann sehen wir uns am 12. sehr gerne. Okay, danke. Wir haben einen Fragesteller mit einem hier nicht aussprechbaren Namen. Bitteschön. Wie ich gehört habe, gibt es ja jetzt noch einen Kandidaten für den Bundesvorstand. Ich wollte mal fragen, was ihr davon haltet, ein entsprechendes Mumble mal bei Zeiten aufzusetzen. Du meinst quasi eine Art Kanzlerduell? Von mir aus auch ein Kanzlerduell, ja. Ja, dann erklär, was meinst du mit ein entsprechendes Mumble? Naja, ich kann mich ja trübe daran erinnern, dass sowas mal gemacht wurde, dass die entsprechenden Kandidaten sich einem Mumble zur Verfügung gestellt haben, um sozusagen mal direkten Fragen Rede und Antwort zu stehen. Und das fand ich eigentlich ganz nett. Du meinst Kandidatengrillen. Genau. Ist jedenfalls besser, als das Mückenelefanten machen. Hat die Basis mal was zu tun? Kommt, das machen wir, oder? Ja, aber wenn dann irgendwie nicht 1,5 Monate vor dem Bundesparteitag, sondern halt irgendwie, keine Ahnung, 14 Tage vorher oder eine Woche vorher, damit alle Kandidaten, die sich bis dahin dazu entscheiden, sich der Wahl zu stellen, da eine Chance haben. Weil jetzt das zu machen, halte ich für wenig simpel. Es stehen ja auch noch gar keine Kandidaten offiziell im Wiki. Eben, also ist noch zu früh, aber hey, wenn die Zeit reif ist, dann klar, warum nicht? Tradition ist Tradition. Sehr schön. Ich wollte halt die Idee halt einfach mal platziert haben schon mal. Hermi, es gibt doch noch gar keine Wiki-Seite für die Kandidaturen unter der BBD 16.2-Seite. Obwohl. Ja, also ich finde die Idee des Kanzlerduells oder des 1-2-Duells auch charmant, ne? Also so, dass sie gegeneinander duellieren. Also ich habe die Wiki-Seite mit dem Kandidaten, den sie offen. Die scheint zu existieren. Jo, die ist irgendwie neu. Also gestern sah es noch ganz anders aus. Ja, ihr habt gebaut, glaube ich. Ist er nicht jetzt fertig hier, oder? Ich habe noch eine Anmerkung. Dann merk mal an. Also, der Landesverband Sachsen-Anhalt ist ja heute 7 Jahre alt geworden. Cool. Glückwunsch! Ja. Okay, Leute, lass uns das Ding dicht machen. Wir haben doch eigentlich alles besprochen für heute. Nein, Moment. Ach, da ist noch wer dran, Entschuldigung. Ja, also, das mit der Moderation macht auch bei schlechter Soundqualität immer noch ich. Bastian, bitteschön. Dankeschön. Ich habe ja mal ein bisschen Schwierigkeit, mit den Ellbogen hier einfach reinzuplatzen. Und selber das Wort zu ergreifen, nur mal so für die Etikette. Kandidatengründe war angesprochen, ist irgendwie letztes Jahr ausgefallen, aus welchen Gründen auch immer. Das Jahr davor war es sehr intensiv, da sind wir ja alle in Deutschland umhergereist. Ich glaube, das war auch sehr aufwendig und das muss man in der Form nicht machen. Einen Tag oder einen Abend, der wird nicht ausreichen, es sei denn, es gibt keine Kandidaten, was ja auch möglich ist, dass sie alle auf die Bühne springen. Das soll ja irgendwo auch modern sein. Ich finde es aber besser, wenn man doch ein bisschen im Vorfeld diskutiert. Müsste dann jemand mal sich den Hut aufsetzen, wie es so schön heißt, und das organisieren. Müssten auch die Kandidaten kommen, sonst macht die Organisation keinen Sinn. Also notfalls mache ich es wie immer. Könnte aber gerne auch jemand anders machen. Nur dann müssten natürlich die Kandidaten, so die kandidieren wollen, auch dann erscheinen. Dann macht das auch erst Sinn. Sonst diskutiert man mit eigentlich mit aussichtslosen Kandidaten und das ist dann nur Zeitverschwendung. Vielleicht fällt uns da ja was ein. Wir haben ja auch am kommenden Wochenende so eine Marina in Kassel. Da gibt es ja auch sogar ein Programm, habe ich gerade festgestellt. Und vielleicht kann man da ja mal 3 Minuten abknapsen, ob da wieder die Meinungslage so ist oder so. Dankeschön. Gut, dann hat die Marina Kassel am nächsten Wochenende einen weiteren Arbeitsauftrag. Und wenn sonst niemand mehr was zu sagen hat, dann bleibe ich bei meiner vorher gesetzten Deadline und beende heute die Sprechstunde nach einer Sprech 20 Minuten. Prima. Dann, lieber Joffi, vielen Dank für die Moderation, für die kurze Sitzung, für die kurze Sprechstunde heute und auf ein neues in einer Woche. Ja, ich sag auch danke, sauf nicht ab in deinem Aquarium da, ne? Das ist halt echt so grau noch mit dem Sound. Ich sitze hier am selben PC, an dem ich sonst immer das Team Folge mache. Hör dir die Aufzeichnung nachher an, dann wirst du wissen, was wir meinen. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.